Mitteilung von Friedrich von Schiller. Aus der schlechtesten Hand kann Wahrheit mächtig noch wirken, bei dem Schönen allein macht das Gefäß den Gehalt.